Pentagon-Chef Cheney dem Kongress einen Abriss seiner Sparpläne für Amerikas Streitkräfte angesichts der abnehmenden militärischen Bedrohung durch die Sowjetunion angesichts eines nicht länger funktionsfähigen und funktionswilligen Warschauer Pakts. Nach Cheneys Vorstellungen sind binnen der nächsten 5 Jahre amerikanische Streitkräftereduzierungen von insgesamt 25% möglich, ohne dass Amerikas Sicherheit dadurch auch nur im geringsten gemindert würde. Die US-Streitkräfte der Zukunft, wie Cheney sie sieht, 12 aktive Armeedivisionen, 450 Kriegsschiffe und 25 taktische Luftgeschwader, liegen noch unter den von den Teilstreitkräften jüngst entworfenen Schrumpfungsvorstellungen. Sie entsprechen zugleich im Großen und Ganzen dem, was auch die Verteidigungspolitiker im Kongress, etwa die Demokraten Sam Nunn im Senat und Les Aspin im Abgeordnetenhaus als die jeweiligen Vorsitzenden der Verteidigungsausschüsse, in den vergangenen Monaten als Vorstellungen entwickelt hatten. Damit schält sich ein nationaler Konsens in den USA für eine 25-prozentige Streitkräftekürzung heraus. Darüber braucht in den Debatten der Zukunft nicht länger gehadert zu werden. Kein Konsens ist allerdings erkennbar bezüglich der dadurch bewirkten Haushaltseinsparungen. Verteidigungsminister Cheneys Vorstellungen laufen darauf hinaus, dass trotz 25-prozentiger Truppenreduzierungen der US-Verteidigungshaushalt über den bevorstehenden 5-Jahres-Zeitraum lediglich um 10% sinkt. Denn Cheney will zugleich alte Pläne wiederbeleben, die Mittel für das SDI-Programm, für im Weltraum zu stationierende Raketenabwehrsysteme der Zukunft, erheblich zu steigern. Cheney will mehr Geld für Forschung, Entwicklung und Beschaffung neuer Atomwaffen und neuer konventioneller Waffen. Gerade die teuersten Programme, auf die auch die Technologen in Amerikas Rüstungsindustrie so sehr bauen, sollen nach Cheneys Vorstellungen von Kürzungen verschont bleiben. Nichtsdestoweniger ist nunmehr klar geworden, der Pentagon-Chef selbst akzeptiert eine 25-prozentige Streitkräftekürzung, erhält sie somit für machbar, ohne jede Beeinträchtigung von Amerikas Sicherheit. Freilich, all dies beruht auf der Voraussetzung erfolgreicher Truppenreduzierungsverhandlungen in Europa, aber auch darauf, dass in den Ländern des Warschauer Pakts, der militärisch heute nicht mehr als Bedrohung empfunden wird, die innere Demokratisierung weiter anhält. Darauf weist das Pentagon ausdrücklich hin. US-Präsident George Bush hat heute Abend angekündigt, dass die USA den Dialog mit der PLO abbrechen werden. Anlass ist der jüngste Angriff eines palästinensischen Kommandounternehmens vor der israelischen Küste, das PLO-Chef Arafat nicht eindeutig genug verurteilt habe. Philipp, nach Jerusalem. In Moskau, genauer auf dem Gründungskongress der Kommunistischen Partei Russlands, fallen harte Worte. Michail Gorbatschow muss sich scharfe Kritik anhören. Anlass für ihn, damit zu drohen, dass er als Generalsekretär der KPDSU vielleicht schon morgen oder in 10 Tagen nicht mehr im Amt sein könnte. Die russische KP wird als Hochburg der Konservativen ein starkes Gegengewicht zur KPDSU bilden und Michail Gorbatschow das Leben weiter schwer machen. Aus Moskau, Eduard Neumeier. Auf dem Gründungskongress für die russische KP in Moskau ist gegenwärtig besonders häufig die Rede von Arbeitern, Bauern, den Werktätigen und dem Volk. Und praktisch immer versuchen damit vor allem die Orthodoxen, die dogmatischen Kräfte des Apparates Stimmung zu machen. Den Auftakt hatte bereits am ersten Tag unter stürmischem Beifall Ivan Osadzhi gegeben, der zur Attacke auf die Politik der Perestroika blies und die Lösung aller Probleme nur in einer starken kommunistischen Partei des leninschen Typs sah. Und am zweiten Tag, also heute, ging es noch schärfer zur Sache, das heißt zur Person. Michail Gorbatschow hat sich gegen den Vorwurf des Personenkultes zu wehren, sieht seine Führungsfähigkeit in Frage gestellt, den Nutzen der Perestroika für die Masse der Arbeiter bezweifelt. Nachdem bereits vor einigen Tagen Gorbatschows schärfster Kritiker in hohem Range, Jegor Ligatschow, Gorbatschow vorgehalten hatte, seine Politik sei schuld am Zerfall des Sozialismus, hob ein Militär, der Befehlshaber des Bezirks Wolga-Ural, eine rhetorische Strafpredigt an, als er fragte, wozu verstärkt man die NATO, wenn der Warschauer Pakt sowieso zu Ende ist? Deutschland wird wahrscheinlich NATO-Mitglied, Japan zur entscheidenden Kraft im Fernen Osten, aber unsere Gelehrten balzen wie die Bierkühner, dass niemand die Sowjetunion überfallen will. Wenn dieser Stil der Kritik typisch sein sollte für die Stimmung in der Partei, dann droht Gorbatschow noch ein heißer Parteitag. Nicht nur mit den russischen Delegierten, sondern auch noch und erst recht auf dem Parteitag der KPDSU Anfang Juli. Heute hat sich Gorbatschow kräftig gewehrt und nicht zum ersten Male die Möglichkeit angedeutet, auf sein Parteiamt zu verzichten. Er glaube, sagte er, dass manche Genossen leichtfertig mit dem Generalsekretär und dem Präsidenten umspringen. Dabei gehe es nicht um ihn. Es könne ja in 10 oder 12 Tagen einen anderen Generalsekretär oder Parteivorsitzenden geben. Mehr als eine rhetorische Drohung kann man da nicht hineinlesen, denn einstweilen kann er es sich noch gar nicht leisten, die Parteiämter aufzugeben. Noch ist die KPdSU zu stark, als sie von einem anderen geführt zu sehen. Doch Verwesungsgeruch liegt in der Luft. Diesen hatte in der Nacht zuvor der Volkskongress der Russischen Republik verbreitet, als er zum Entsetzen der im Kreml tagenden Kommunisten ein Dekret über die Macht beschloss, indem er die Partei unverhohlen zum Rückzug aus den Positionen von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft aufforderte. Was das bedeutet, war bisher den machtgewohnten Kommunisten gar nicht bewusst gewesen. Sie verhalten sich ja immer noch so, als sei der Verzicht auf das Machtmonopol durch die Änderung der Verfassung unwirksam. Noch einmal zurück nach Bonn. Sie können einem beinahe leid tun, die armen Redner im Bundestag, die in regelmäßigen Abständen dem Plenum und der Öffentlichkeit überzeugend beibringen müssen, warum sie dafür sind, dass ihre eigenen Diäten erhöht werden. Mit dem Mitleid hat es heute allerdings seine Grenzen, denn die Redner mussten nicht im Archiv nach den griffigsten Argumenten in alten Manuskripten suchen, sie konnten sich stützen auf ein Gutachten, von Rita Süssmuth in Auftrag gegeben, das ihnen Argumente und noch mehr lieferte. Der oberste Sowjet Georgiens hat nach einer Meldung der Nachrichtenagentur TASS das Selbstbestimmungsrecht der 3 baltischen Republiken anerkannt. Wie es weiter heißt, bekannte sich das Parlament in Tiflis auch zur politischen Willensbekundung Litauens, Lettlands und Estlands sowie grundsätzlich alle Sowjetrepubliken, sich in so wörtlich wahrhaft souveräne Staaten umzuwandeln. Georgien bekundete ferner die Bereitschaft, zwischenstaatliche und wirtschaftliche Beziehungen zu den anderen Unionsrepubliken herzustellen. Laut TASS beschloss der oberste Sowjet Georgiens, das von Moskau über Litauen verhängte Wirtschaftsembargo zu missachten und direkte Handelsbeziehungen mit der Baltenrepublik aufzunehmen. Die Erdbebenkatastrophe, von dem der Norden des Iran in der vergangenen Nacht heimgesucht wurde, ist offensichtlich noch schlimmer als befürchtet. Die Regierung in Teheran sprach am Abend nach einer Sondersitzung von mindestens 10.000 Todesopfern. Etwa 20.000 Menschen seien verletzt worden. Es sei zu befürchten, dass die Zahl der Opfer noch weiter ansteigen werde. Die Regierung sprach von einer schmerzhaften Tragödie. Präsident Rafsanjani ordnete eine 3-tägige Staatstrauer an. Zugleich bat der Iran um internationale Hilfe. Am stärksten betroffen von dem Erdbeben, das eine Stärke von 7,3 Punkten auf der nach oben offenen Richterskala erreichte, war das Gebiet südlich des Kaspischen Meeres. Ein Nachbeben heute Mittag erreichte die Stärke 6,5. In der Region, in der etwa 4 Millionen Menschen leben, werden die Rettungsarbeiten nach Korrespondentenberichten durch Erdrutsche und schlechtes Wetter behindert. In mehreren Gegenden fiel die Trinkwasser- und Stromversorgung aus. Die iranischen Behörden organisierten eine Luftbrücke, um Bergungsmannschaften und Räumgeräte vor Ort zu bringen, sowie Verletzte zu evakuieren. Meine Damen und Herren, es war ein wichtiger Tag für Deutsche, ein Tag, der zu Recht den in jüngster Zeit geradezu inflationär genutzten Begriff historisch verdient. Die Parlamente in beiden deutschen Staaten haben über das Vertragswerk debattiert, das den ersten konkreten Schritt zur Einheit bildet, das Abkommen zur Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion. Die Volkskammer hat mit großer Mehrheit zugestimmt. Im Bundestag wird die Abstimmung in diesen Minuten erwartet. An der Zustimmung ist ebenfalls nicht zu zweifeln. Am Ende der Sendung werden wir Sie über den Stand der Dinge informieren. Vielleicht hat dann auch jene gleichfalls historisch zu nennende Resolution den Bundestag passiert, mit der die Unverletzlichkeit der polnischen Westgrenze bestätigt werden soll. Auch hier war die Volkskammer schneller. Sie hat eine gleichlautende Resolution schon am Nachmittag verabschiedet. Wir berichten aus Bonn und aus Ost-Berlin ausführlich, wie es die Ereignisse verdienen. Weiter im Programm unter anderem ein Gespräch mit dem Bonner Verhandlungsleiter in den Wiener Abrüstungsgesprächen, die Lage im Iran nach der Erdbebenkatastrophe sowie natürlich das Neueste von der Fußball-Weltmeisterschaft. Zunächst zum Thema des Tages, zur Verabschiedung des Staatsvertrags und der Polen-Resolution durch 2 frei gewählte deutsche Parlamente. Den Stand der Dinge in Bonn fasst Ute Flögel zusammen. Was die Ostberliner Abgeordneten in knapp 3 Stunden schafften, dauerte in Bonn über 13 Stunden. Die Zustimmung zu beiden Abmachungen war zwar auch in der Bundeshauptstadt beschlossene Sache, aber gemessen an der Bedeutung der politischen Weichenstellungen des heutigen Tages durch 2 so unterschiedliche Vertragswerke war die Debatte eigentlich sehr nüchtern und emotionslos. Bundeskanzler Helmut Kohl begründete das Vorgehen der Bundesregierung zunächst in einer ausführlichen Regierungserklärung am Morgen und rief alle Abgeordneten auf, dem Staatsvertrag zuzustimmen. Für die Menschen in der DDR ist es wichtig zu wissen, dass die Botschaft der Solidarität auch hier bei uns von einer großen Mehrheit getragen wird. Wer den Staatsvertrag ablehnt, stößt die Landsleute zurück. Er stellt in einer entscheidenden Stunde der deutschen Geschichte die Fähigkeit zum Miteinander, zur nationalen Solidarität in Frage. Der Bundeskanzler versicherte, es werde niemandem in der DDR schlechter gehen als bisher, dafür vielen aber besser. Und auch kein Deutscher in der Bundesrepublik werde wegen der Vereinigung auf etwas verzichten müssen. Ein freies und vereintes Deutschland werde Polen ein guter Nachbar und zuverlässiger Partner auf dem Weg nach Europa sein, versprach der Bundeskanzler. Die Grenze Polens zu Deutschland, so wie sie heute verläuft, ist endgültig. Sie wird durch Gebietsansprüche von uns Deutschen weder heute noch in Zukunft in Frage gestellt. Eine lange Passage widmete der Regierungschef der Tatsache, dass sich mit der Freude über die nahe Einheit der Deutschen in gemeinsamer Freiheit die Trauer über den Verlust Ostdeutschlands mische. Der SPD-Oppositionsführer Hans-Jochen Vogel betonte, dass auch seine Partei sich zur deutschen Einheit bekenne, die jetzt in Freiheit vollendet werden solle. Man streite sich nicht über das Ob, sondern über das Wie. Der Übergang von einem System in das andere sei zu abrupt, kritisierte der SPD-Partei- und Fraktionsvorsitzende. Außerdem sei das Konzept ohne die Mitwirkung seiner Partei und der Bundesländer entstanden. Nach einem Forderungenkatalog, den die Fraktion in einer Erklärung abgab, fügte Hans-Jochen Vogel jedoch hinzu: Ein Scheitern des Vertrages, das wir Sozialdemokraten, und da haben Sie recht mit dem Hinweis, bei dem Stimmenverhältnis jetzt von 18 zu 27 im Bundesrat morgen bewirken könnten, würde nach all dem, was bereits an Fakten geschaffen wurde, in der DDR einen Schock auslösen und aller Voraussicht nach unkontrollierbare Entwicklungen in Gang setzen. Das wollen wir nicht. Deshalb und in Anbetracht der von uns erreichten Verbesserungen wird die große Mehrheit meiner Fraktion heute Nacht mit Ja stimmen. Als die Grünen den Staatsvertrag grundsätzlich und entschieden ablehnten, weil er das Selbstbestimmungsrecht und die demokratischen Rechte der Bürger in beiden deutschen Staaten verletze, stellten mehrere Bundesminister die neuen Herausforderungen und Chancen der deutschen Einigung für ihre jeweiligen Ressorts dar. Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher sprach den aus Ostdeutschland Vertriebenen sein Mitgefühl aus, betonte jedoch, dass es ohne die endgültige Regelung der Oder-Neiße-Grenze keinen Frieden in Europa geben könne. Wir wissen, dass nichts von der Bundesrepublik Deutschland und jeder ihrer Regierungen aufgegeben wurde oder aufgegeben wird, was nicht längst vorher schon verloren war. Verloren durch einen verbrecherischen Krieg und ein verbrecherisches System. Am spannendsten entzündete sich die Nachmittagsdebatte spontan auf einem Nebenschauplatz, nämlich als der CDU-CSU-Fraktionsvorsitzende Alfred Dregger die SPD rügte, CDU und Liberale in der Partei immer noch als Blockparteien abzuqualifizieren. Wenn die damalige SPD nicht ihre Hand geboten hätte zum Bündnis mit der KPD, dann wäre die SED nie entstanden. Ja, die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Das ist nicht zu bestreiten. Wenn Sie heute in der DDR... Herr Abgeordneter, gestatten Sie wenn Sie heute in der eine DDR, Zusatzfrage, Herr Kollege, Herr Kollege, Herr Kollege, so diskreditiert alle Zitate dann des Bundeskanzlers daran, von Kurt Ihre Traditionskompanien in die SED eingetreten sind und nicht als unabhängige SPD aufgetreten sind. Nein, ich bin das leid, dass die Leute in der DDR, die, um überhaupt mitwirken zu können, die, also ihr könnt doch nicht immer schreien, ihr müsst doch mal zuhören können. Was sind das für demokratische Sitten hier in diesem Hause? Dies veranlasste den SPD-Ehrenvorsitzenden Willy Brandt, der die Verdienste der Sozialdemokraten am Staatsvertrag unterstrich und den Kanzlerkandidaten seiner Partei Oskar Lafontaine vor feindseliger Polemik in Schutz nahm, zu der folgenden leidenschaftlichen Replik. Wahr ist, dass es Sozialdemokraten gegeben hat, die Illusionen hatten. Einige, die in den Lagern waren, mit anderen zusammen, und gedacht haben, jetzt braucht man sich noch nicht nochmal neu zu zerfleischen. Das ist wahr. Aber diese Illusion war nicht stärker ausgeprägt als die des von mir hochgeschätzten Jakob Kaiser oder die des mir befreundeten Ernst Lemmer, also Vorsitzenden der ersten oder zweiten Stunde in der damaligen sowjetischen Besatzungszone. Es hat Illusionen gegeben, es hat viel Mut gegeben derer, die lieber ins Gefängnis gegangen sind, als das mitzumachen. Und ich wünschte mir, darüber schon was im nächsten Staatsvertrag zu finden. Eine mehr als verbale Verbeugung vor den Tausenden und Abertausenden, die auf deutschem Boden und in Russland misshandelt und zu Tode gebracht worden sind. So viel zum Resümee des heutigen Tages. Mit den Ergebnissen der Abstimmungen melden wir uns später. In Bonn, Sie haben es gehört, wird noch abgestimmt. Die wesentlichen Entscheidungen in Ostberlin dagegen, sie waren schon am Nachmittag gefallen. Hören Sie dazu Hans-Jürgen Fink. Knapp 3 Stunden dauerte die Aussprache in der Volkskammer am Vormittag über den Staatsvertrag. Dann wurden die Abgeordneten zur namentlichen Abstimmung aufgerufen. Nach der Mittagspause gab die Präsidentin Bergmann-Pohl das Ergebnis des Votums bekannt. Eine satte Zweidrittelmehrheit für das Vertragswerk, das den Weg für die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion am 1. Juli endgültig ebnet. Abgegebene Stimmen 385. Davon ungültige Stimmen keine. Mit Ja haben gestimmt 302 Abgeordnete. Mit Nein haben gestimmt 82 Abgeordnete und eine Enthaltung. Die Nein-Stimmen kamen aus den Reihen der PDS und der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Der Vertrag, so PDS-Chef Gysi, sei verfassungsrechtlich bedenklich, wirtschaftspolitisch und sozial unausgewogen, zum Teil oberflächlich und praktisch unter Ausschaltung der Bevölkerung zustande gekommen. Eingeleitet hatte die Debatte Staatssekretär Günter Krause, der die Staatsvertragsverhandlungen mit Bonn kompetent und beharrlich geführt hatte. Mit der Währungs- und Wirtschaftsunion werde Leistung sich wieder lohnen, prophezeite er. Keiner werde unter die Räder kommen. Einwände, Bedenken und Befürchtungen suchte er mit dem Wort aus dem Wege zu räumen, das Ludwig Erhard in den 50er Jahren in der Bundesrepublik erfolgreich propagierte. Wohlstand für alle. Krause schloss sein Plädoyer mit den Worten: Mit dem Staatsvertrag schaffen wir die solide Basis für den aufgezeigten, schnellstmöglichen Weg in diese deutsche Einheit, in Frieden und Freiheit. Dankeschön. Die Urheberschaft für die Dreifaltigkeit Sozial-, Währungs- und Wirtschaftsunion beanspruchen die DDR-Sozialdemokraten, erklärte ihr Fraktionsvorsitzender Richard Schröder in einer polemisch farbigen Rede. Und dieser Anspruch gelte auch gegenüber der West-SPD, fügte er selbstbewusst noch hinzu. Froh und erleichtert stimme seine Fraktion dem Staatsvertrag zu, meine er. Für sein Bekenntnis zur sozialen Marktwirtschaft, mit dem Akzent auf dem Wort sozial, erhielt er Beifall auch aus den Reihen der CDU. Er kritisierte die einstigen Zögerer auf dem deutschen Einheitsweg, Bündnis 90, und die Übereiler, die DSU, die in ihrer merkwürdigen Koalition bereits am vergangenen Sonntag den Beitritt gemäß Artikel 23 in der Volkskammer beschließen wollten. Und er rechnete es seiner Partei als Verdienst an, dem Ministerpräsidenten bei der Abwehr dieses, so Schröder, Unfugs zur Seite gestanden zu haben. Doch kam der Sprecher der Sozialdemokratie nicht umhin, einen auch und gerade für seine Partei neuralgischen Punkt wenigstens zu erwähnen. Natürlich wollen wir auch keine Arbeitslosigkeit. Das ist ein besonders neuralgischer Punkt. Aber wir müssen eine Übergangsarbeitslosigkeit in Kauf nehmen, weil anders der Übergang vom Planwirtschaftschaos zur sozialen Marktwirtschaft nicht möglich ist. Dieser Übergang ist noch niemals in der Weltgeschichte vollzogen worden. Wir geben zu und sagen es, genau weiß niemand, was nach dem 2. Juli passiert. Wir müssen unsere Bevölkerung bitten, die Enttäuschungen und Verunsicherungen, die sich hier und da eingeschlichen haben, abzuschütteln und sich noch einmal an den Mut des Herbstes zu erinnern. Mut, Initiative und Solidarität, so Schröders Appell, seien nötig, um den jetzt anstehenden zweiten Akt der DDR-Revolution zu bestehen. So leicht, wie der SPD-Fraktionschef gehofft haben mochte, kam seine Partei im Parlament heute allerdings nicht davon. Jochen Schiesche, einer von denen, die im Herbst 89 mit an der Spitze der friedlichen Revolution in der DDR standen und der jetzt für das Bündnis 90 Grüne gegen den Staatsvertrag argumentierte, ging mit der SPD hart ins Gericht, nannte sie einen Watschenmann, weil sie der konservativen Mehrheit in der Koalition nicht hart genug widerstanden habe. Was muss eigentlich noch passieren, damit die Stimmen kritischer werden? Der Finanzminister wird abgeschmettert, der Auswärtige Ausschuss und der Außenminister wird abgeschmettert. Sie werden nicht beteiligt an dem Prozess, wie Sie sich es vorstellen. Ist das der berühmt-berüchtigte historische Kompromiss der Sozialdemokratie, die entschlossen sind zu einem deutlichen Jein? Oder nehmen Sie Ihre Tradition wahr? Sie kommen ja aus der Tradition der europäischen Sozialbewegungen, die, und das muss man sagen, Rechte erkämpft haben, die Herren von der rechten Seite auf keinen Fall durchgesetzt haben. So Unrecht habe Tschische mit seiner Kritik nicht, gaben Sozialdemokraten am Rande des Plenums zu. Jüngstes Beispiel dafür war die Entschließung zur deutsch-polnischen Grenze, mit der die heutige Volkskammertagung begann. Sie wurde von Präsidentin Bergmann-Pohl im Wortlaut verlesen und anschließend gegen 6 Stimmen der DSU bei 18 Enthaltungen angenommen. Ohne Debatte, ohne Erklärung etwa des sozialdemokratischen Außenministers, der sich in der Koalition nicht hatte durchsetzen können. Ein Beispiel unter mehreren in jüngster Zeit, undrückliche Anzeichen dafür, dass es mit der Koalition nicht zum Besten steht. Die Volkskammer hat übrigens auch ein Mantelgesetz verabschiedet, mit dem die Übernahme von 26 Bundesgesetzen für die DDR verbunden ist. Und die polnische Regierung hat die Verabschiedung der Grenzresolution in der Volkskammer begrüßt. Die Entschließung dürfte auch das Klima der morgen in Ost-Berlin stattfindenden zweiten Runde der sogenannten 2+4 Außenministertreffen positiv beeinflussen. Hier geht es um den äußeren Rahmen der Einheit. Am Vortag fanden bilaterale Gespräche statt. Hermann Finke stand vor der Tür. Auf dem roten Teppich im Foyer des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten in Ost-Berlin herrschte reger Betrieb. Minister und andere Persönlichkeiten begrüßten bzw. verabschiedeten sich. Nur mit der Organisation klappte es nicht so ganz. Der amerikanische Außenminister James Baker kam eine Viertelstunde zu früh und stand zunächst vor einem verschlossenen Fahrstuhl. Eilig wurde der Hausherr Markus Meckel herbeigerufen, damit er dem Chef des State Department in Washington die Hand geben und ihn in sein Büro bitten konnte. Baker war anschließend mit der Unterredung offensichtlich ganz zufrieden, wenngleich eine gewisse Herablassung des Texaners gegenüber seinem jungen Amtskollegen nicht zu übersehen war. Baker äußerte sich nach dem Gespräch mit Meckel über die nach wie vor ungeklärte Bündnisfrage. Grundfragen wie die der Bündniszugehörigkeit Deutschlands sind natürlich wichtig. Wenn Sie wie wir an die völlige und unbegrenzte Souveränität eines Vereinigten Deutschlands glauben, dann ist es Sache dieses souveränen Deutschlands, nach Konsultationen zu entscheiden, welche Allianz es sich anschließt. Bei Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher wollte Markus Meckel dann auf Nummer sicher gehen. Meckel fand sich etwa eine Viertelstunde vor der Begegnung auf dem roten Teppich ein. Betont herzliches Händeschütteln, als hätten die beiden sich lange Zeit nicht gesehen, dann sagte Meckel, ich freue mich. Genschers Erwartungen an die neue Runde der 6 Außenminister, die die außenpolitischen Hindernisse auf dem Weg zur deutschen Einheit aus dem Weg räumen wollen, klingen gedämpft. Ich bin zuversichtlich, dass Sie in dem guten und konstruktiven Geist hier in Berlin fortgeführt werden, mit dem Sie in Bonn begonnen haben. Wir werden unser Zeitziel erreichen, nämlich die KSZE-Gipfelkonferenz im November in Paris. Die Frage, ob es einen Durchbruch geben werde, mochte der Bundesaußenminister so nicht leiden. Es gibt Leute, die von Durchbruch zu Durchbruch eilen. Dazu gehören nicht, aber ich bin sicher, es wird morgen Fortschritte geben. DDR-Außenminister Markus Meckel hofft, dass es in der Bündnisfrage tatsächlich zu Fortschritten kommen wird. Ich denke, es wird darum gehen, und es ging auch in diesem Gespräch darum, gegenseitiges Verständnis zu fördern und zu sehen, wie in den verschiedenen bilateralen Gesprächen, die ja in diesen Tagen auch stattfinden, die Positionen sich verändert haben, wo es Fortschritte gibt, wo man mehr aufeinander zukommen kann, und die weiterhin zentrale Frage zu stellen, wie kann Sicherheit Richtung Osten verbindlich organisiert werden. Für den Auftakt der 2+4 Verhandlungen hat man sich eine schöne Idee einfallen lassen. Baker und sein sowjetischer Amtskollege Shevardnadze werden Zeuge sein, wenn eine Militärbaracke am historischen Checkpoint Charlie mit Hilfe eines Krans entfernt wird. Washington, London und Paris sind sich mit Bonn und Ost-Berlin einig. Die Deutschen bleiben der NATO auch in Zukunft erhalten. Moskau hat Einwände, fürchtet Gesichtsverlust. Gerade den kann sich Gorbatschow angesichts der katastrophalen Wirtschaftslage zu Hause aber nicht leisten. Da mag es mehr als Zufall sein, dass heute ein neuer westdeutscher Milliardenkredit für die Sowjetunion bekannt wurde. Anmerkungen von Klaus Hofmeier. Unterschrieben ist der Vertrag noch längst nicht, aber die Weichen sind gestellt für einen ungebundenen Finanzkredit an die Sowjetunion in Höhe von 5 Milliarden D-Mark. Der Haushaltsausschuss des Bundestages wird, wie es aussieht, einer Absicherung dieses Kredits durch eine Bundesbürgschaft aller Voraussicht nach zustimmen. Und das Westdeutsche Bankenkonsortium wird dann unter der Federführung der Deutschen Bank und der Dresdner Bank den Kreditbetrag mobilisieren. Möglich und wahrscheinlich ist also die Verwirklichung eines höchst ungewöhnlichen Kreditprojektes. Ob es auch sinnvoll und zu verantworten ist, darüber kann man freilich trefflich streiten. Mit ökonomischen Gründen lässt sich dieses Projekt jedenfalls nicht rechtfertigen. Ungebundene Finanzkredite waren bislang bis auf eine Ausnahme in Bonn tabu. Diese Ausnahme war der berühmte Jumbo-Kredit in Höhe von 1 Milliarde Mark an Polen. Das Experiment ging schief. Die Rückzahlung durch den Kreditnehmer erfolgt bekanntlich am Sankt-Nimmerleins-Tag. Dieses Experiment musste scheitern, weil der Kredit verkonsumiert wurde. Genau das kann man auch im Falle der Sowjetunion nicht ausschließen. Nun heißt es zwar, der Super-Jumbo-Kredit soll der Verwirklichung der Marktwirtschaft in der Sowjetunion dienen. Aber genau das müsste bedeuten, dass man einen der Finanzierung von Investitionen dienenden Kredit gleich vereinbart. Genau das soll nun nicht geschehen. Dabei spricht die Tatsache, dass ein Rahmenkredit für die Sowjetunion in Höhe von 3 Milliarden D-Mark, der kein ungebundener Finanzkredit ist, noch nicht ausgeschöpft wurde für sich. Nicht unbedenklich ist auch die Höhe des Kredits als solche. Die Banken werden zwar keine Mühe haben, die Milliarden auf dem Kapitalmarkt zu mobilisieren, aber mobilisieren heißt auch strapazieren. Der ohnehin schon nach oben gerichtete Zinstrend wird sich insbesondere bei rascher Inanspruchnahme der gigantischen Kreditsumme wohl weiter versteifen. Zu Sorgen Anlass gibt auch die Verschuldungssituation der Sowjetunion, deren Auslandsverschuldung auf 42 Milliarden Dollar veranschlagt wird. Gegenüber westdeutschen Kreditinstituten steht die Sowjetunion mit rund 12 Milliarden Mark in der Kreide. Diese Verschuldungssituation wurde bislang zwar als nicht kritisch bewertet, aber die Tatsache, dass Zahlungsrückstände anstanden, hat Besorgnisse ausgelöst. Nicht bestreiten kann man, dass ein 5 Milliarden Finanzkredit an die Sowjetunion ein Präjudiz schafft. Andere Länder werden in Bonn anklopfen. Im Gespräch soll bereit sein, ein ungebundener Finanzkredit an Ungarn in Höhe von 800 Millionen Mark. Der Zufall fügte es, dass heute hoher Besuch aus Ungarn und Polen in Bonn weilt. Wird man diesen Ländern, die bei der Wiederherstellung der deutschen Einheit eine besondere Rolle gespielt haben und spielen, versagen können, was man bei der Sowjetunion wegen ihrer Schlüsselrolle im Einigungsprozess für richtig hält? Es sind also letztlich politische Gründe, die das Tor wieder öffnen für ungebundene Finanzkredite. Die Wirtschaft gehört ebenso wie humanitäre Fragen und die Sicherheit zu den sogenannten KSZE-Körben, in deren Rahmen viele die Zukunft eines neuen Europa organisieren wollen. Doch bevor das geschehen kann, soll bei den Wiener Verhandlungen über konventionelle Abrüstung ein Ergebnis erreicht werden, rechtzeitig zum für November geplanten KSZE-Sondergipfel in Paris. Ich hatte Gelegenheit, den westdeutschen Delegationsleiter in Wien, Botschafter Hartmann, zu fragen, ob es zutrifft, dass die Sowjetunion sich dort nur langsam bewegt. Die Sowjetunion hat nicht blockiert, sie hat aber gewisse Fragen sehr genau geprüft, auch im Hinblick auf die geänderten politischen Verhältnisse in Europa. Sie ist zu Entscheidungen gekommen und wir waren in der vorigen Woche in der Lage, über die zentrale Frage der gepanzerten Fahrzeuge eine Einigung herzustellen. Ich gehe davon aus, dass dieses den Verhandlungen jetzt große Impulse gibt. Über welche Fragen ist man sich in Wien noch nicht einig? Die wichtigste Frage, die jetzt zu lösen ist, die Frage der Verifikation. Wir müssen ein sehr umfassendes und komplexes System schaffen, um die Obergrenzen, die wir vereinbaren, dann auch sicherzustellen. Es gibt noch eine Reihe anderer Fragen, die von großer Wichtigkeit sind. Das eine ist die Frage der Flugzeuge. Das zweite ist die Frage, wie viel wird die Sowjetunion nach VKSE übrig behalten. Das dritte ist die Frage, wo soll der Militärbezirk Kiew eingeordnet werden, der für einige unserer Flankenpartner als Bedrohung und für die Sowjetunion als Auffangbecken für ihre Rückzüge sehr wichtig ist. Aber all das sind Fragen, die parallel zu der jetzt im Vordergrund stehenden Lösung der Verifikationsprobleme behandelt werden können, die letztlich auch noch sehr spät gelöst werden können. Wer verhandelt eigentlich in Wien, auch wenn Sie jetzt vielleicht über die gegenwärtige Runde hinausdenken? Da ist auf der einen Seite die NATO, die sich nach eigenem Bekunden auch nicht ändern will, jedenfalls nicht in der Zusammensetzung ihrer Mitglieder zunächst nicht. Da ist auf der anderen Seite der Warschauer Pakt, den es aber in dieser Form wahrscheinlich nicht mehr lange geben wird, auf jeden Fall nicht mehr mit der DDR. Da ist schließlich die Sowjetunion, die ja nach wie vor ein großes militärisches Potenzial innehat. In Wien verhandeln der Form nach nicht Bündnisse miteinander, sondern Gruppierungen von Staaten. Und dieses Prinzip, was wir schon vor fast 2 Jahren vereinbart haben, als über das Mandat in Wien gesprochen wurde, ist zukunftsträchtig. Man kann sich selbst beim vorstellbaren Entwicklungen im Warschauer Pakt, wonach etwa 1 oder 2 Staaten dort entfallen könnten, vorstellen, dass die verbleibenden Mitglieder und das ausscheidende Land weiterhin aufgrund der Tatsache verhandeln, dass sie an dem VKSE-Prozess beteiligt sind. Es geht also darum, etwas zu schaffen, was die gegenwärtige Bündnisstruktur überwölbt, was den Antagonismus zwischen den Bündnissen abbaut, was ein Netz von Verbindungen zwischen den Staaten schafft, die an den Bündnissen auf beiden Seiten beteiligt sind. Walter Mompa, sein Berlin, ist ja seit heute im Bundesrat voll stimmberechtigt. Also sieht man häufiger einen strahlenden Bundesratspräsidenten auf seiner Bank. Mompas Thema, die Zukunftsängste vieler DDR-Bürger. Die Bundesregierung hat selbst dazu beigetragen, dass in der DDR solche Ängste geweckt wurden. Sie hat keine Hoffnungen erzeugt, sondern die DDR hängen lassen und gewartet, bis die Zeit für den radikalen Schritt reif war, der dann unvermeidbar geworden ist. Das kritisieren wir, ebenso wie wir kritisieren, dass die Bundesregierung die deutsche Einheit für eine Privatsache behandelt und die Länder nur unzureichend beteiligt hat. Und ich habe volles Verständnis dafür, dass der Ministerpräsident des Saarlandes aus dieser fundamentalen Kritik heraus dem Staatsvertrag nicht seine Zustimmung geben wird. Baden-Württembergs Ministerpräsident Lothar Späth wies solche Vorwürfe natürlich zurück, machte sich für den Kanzlerkurs stark. Späth appellierte an die SPD-Länder aus der Not drüben, hier keinen politischen Nutzen zu ziehen. Im Grunde können Sie doch die Rolle gar nicht spielen, die Sie jetzt übernehmen wollen, aus strategischen oder taktischen Gründen. Strategie ist fast schon nicht mehr, es ist nur noch Taktik. Aber das läuft nicht gut, denn Sie können doch nicht darauf spekulieren, dass das da drüben so übel wird und die Leute hier so sauer sind, dass man damit Wahlen gewinnt. Was wollen Sie denn nach den Wahlen machen? Späth forderte eindringlich, den Parteienstreit jetzt beizulegen und gemeinsam der DDR in ihrer schwierigen Zeit nach dem 1. Juli zu helfen. Aber gleichwohl konnte auch er einen Seitenhieb auf Oskar Lafontaines Deutschlandpolitik sich nicht verkneifen. Und dann wird gesagt, wir müssen das alles langsamer machen. Ich frage mich immer, wie das langsamer geht. Ich komme gerade aus einem Besuch der Sowjetunion zurück und habe dort gesehen, wie es langsam geht. Und ich habe eine große Sorge, dass es eines Tages so langsam geht, dass gar nichts mehr geht. Es gibt keine lächerlichere Argumentation, wie man müsse Volkswirtschaft mit offenen Grenzen ganz langsam zusammenführen. Man müsse also erst so ein Auto bauen, halb Trabi, halb VW, und daraus dann so Stück für Stück das integrierte deutsche Auto entwickeln. Das wiederum brachte Späths Skatbruder Johannes Rau in Rage, zeigt sich der nordrhein-westfälische Ministerpräsident in seinen Reden sonst eher bibelfest. So bewies er heute, dass er auch was vom Kartenspiel versteht. Da kommt der Lothar Späth und erzählt, man dürfe nicht nachkarten. Und dann, was macht er 35 Minuten? Nicht nur nachkarten. Er zeigt hier lauter Asse und sagt, das würde ein Nullo wäre. Nein, Herr Kollege, so schlicht sind die Dinge nicht. Für die Bundesregierung sprach am Vormittag Finanzminister Weigel. Er verteidigte noch einmal die schnelle Einführung der D-Mark zum 1. Juli und benutzte dabei folgendes Bild. Man kann einen Abgrund nicht in 2 Schritten überwinden. Man kann einen Abgrund, und um einen Abgrund handelt es sich, nur mit einem kräftigen Sprung überwinden. Und vor dieser Aufgabe stehen wir und dieser Herausforderung müssen wir uns stellen. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Björn Engholm kritisierte das Parteiengezänk der letzten 4 Stunden. Eindrucksvoll schilderte er stattdessen die Chancen der Zukunft. Ich finde, diese Debatte in Teilen heute auch hier ist beängstigend ökonomistisch und buchhalterisch. Ich nehme davon übrigens auch meine eigenen Freunde und mich nicht aus. Wir werden demnächst 77 Millionen Deutsche in einem neuen Staat sein. Und wir werden ab 1993 etwa 330 Millionen Europäer allein im europäischen Binnenmarkt sein. Wir werden nach meiner Einschätzung spätestens 1 Jahr 5 später 600 Millionen Europäer sein. Westliche, mittlere und östliche, zusammenlebend in einem Haus Europa. Dass dieser Kontinent dabei voll ins Zentrum der Weltpolitik geraten wird, weit mehr als heute, kann sich jeder ausrechnen. Fazit: Mit Ausnahme von Lafontaines Saarland und dem rot-grün regierten Niedersachsen wollen alle Bundesländer für den Staatsvertrag die Hand heben. Gleichzeitig stellen die SPD-Länder aber einen gemeinsamen Entschließungsantrag zur Abstimmung. Darin schieben sie der Bundesregierung noch einmal die volle Verantwortung für die Auswirkungen in den nächsten Monaten zu. Alles in allem dürfte der Staatsvertrag in gut einer Stunde auch die letzte parlamentarische Hürde in der Bundesrepublik genommen haben. Neue Runde in den 2+4 Verhandlungen über die außenpolitischen Aspekte der deutschen Einigung. In Berlin kamen dazu heute die Außenminister der 4 Mächte, also die Herren Baker, USA, Hurd, Großbritannien, Dumas, Frankreich und Shevardnadze, Sowjetunion mit ihren beiden deutschen Kollegen Genscher und Meckel zusammen. Vor diesen Gesprächen betätigten sie sich allerdings als Abbruchunternehmer. Wieder ein historischer Akt, denn mitten in Berlin hing der berühmteste alliierte Kontrollpunkt am Kranhaken. Die Amerikaner hoben sich für ihren Checkpoint Charlie diesen Moment auf. Die museumsreife Baracke steht ja für die heißeste Phase des Kalten Kriegs. Checkpoint Charlie, das Ende eines Symbols. Aus Berlin dazu Christian Mierke. Das ist die Berliner Luft. Spielt die amerikanische Militärkapelle und genau in diesem Augenblick geht der weiße Container des Checkpoint Charlie in die Luft. 4 Gurte sind unter ihnen gelegt. An einem roten Kran schwebt das Häuschen ganz allmählich nach oben. Die Ehrengäste auf den schwarzen Ledersesseln haben sich erhoben, haben sich umgedreht, um zuzuschauen, wie dieser Fertigcontainer, dieses berühmteste Zollhäuschen der Welt, wie es hier abgebaut wird. Die Kabine schaukelt ein wenig und schwenkt dann hinüber in eine Lücke in der Häuserflucht hier in der Friedrichstraße, direkt neben dem Haus 44. Dort wartet ein Tieflader, der Checkpoint Charlie, das Zollhäuschen kommt da drauf, aber dann weiß niemand, wo es hingeht. Die amerikanischen Presseoffiziere zucken immer mit den Schultern, wenn man sie fragt, was denn passiert mit dieser Kabine. Es gibt Gerüchte, es soll nach Washington zum Smithsonian Institute gehen. Es gibt aber auch Gerüchte, dass das Teil hier in Berlin bleibt. Zuvor, als die weiße Hütte noch da stand, wo sie 29 Jahre lang den Grenzverkehr überwacht hat, da sprachen die 6 Außenminister, die Stadtkommandanten und die beiden Bürgermeister Berlins über die Bedeutung des Tages. Die Berliner Bürgermeisterin Stamer, Walter Momper war halt im Bundesrat, erinnerte auch an die tragischen Momente dieses Checkpoints, an den verbluteten Flüchtling Peter Fechter, dem kurz vor der weißen Linie liegend niemand helfen konnte. Ostberlins Bürgermeister Tino Schwürziner, er dankte unter anderem den mutigen Männern und Frauen in der DDR, die auch das Wegräumen dieses Grenzhäuschens hier friedlich erkämpft hätten. Außenminister Genscher erinnerte an den Kriegsbeginn zwischen Deutschland und der Sowjetunion, der sich heute zum 49. Mal jährt. Und Markus Meckel, DDR, würdigte insbesondere, dass dieser Abbau hier am Checkpoint Charlie ein guter Start sei für die anschließenden 2+4 Verhandlungen im Schloss Niederschönhausen. Dann die Rede des US-Außenministers James Baker. Checkpoint Charlie. Checkpoint Charlie führt von den Konflikten der Vergangenheit zu zukünftigen Entspannungen. Wenn wir dieses historische Tor hier öffnen, wird der freiheitliche Geist diese Straße und diese Stadt verbinden, diese Nation vereinen, den Kontinent heilen. Der sowjetische Außenminister Shevardnadze sprach davon, dass dieser Abbau des Checkpoint Charlie im amerikanischen Sektor ein weiterer Beweis sei für die Wende zum Besseren. Ich